in dem der Geist regiert. Verschleierte Liebe, ausbleibende Siege, Versagen vertagend und zensiert. Das Herz beginnt zu rasen, Angriff auf die Bequemlichkeit. Saboteure des Lebens überwinden die Gier und fernen das